Ich bin ja schon mal hier gewesen und habe über die Zeit meiner Gefangenschaft gesprochen. Jetzt will ich über die Zeit danach berichten. Wer den Vortrag vorher nicht gehört hat, kann in diesem Buch nachlesen. Das ist ein Buch, das ist nicht von mir herausgegeben, sondern von der Landesstelle für die Stasi-Unterlagen in Sachsen. Die haben Lebensschicksale von 33 Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft, darunter auch Frauen, in diesem Buch hier zusammengefasst. Ich habe das Buch mitgebracht, also das kann ich leider nicht verschenken, das kostet 15 Euro. Ich habe allerdings auch eine Widmung reingeschrieben, wer also so ein Buch haben will, kann das für 15 Euro von mir hier erwerben. Ich habe in der Tasche da noch ein paar liegen. Ich bin am 1. Mai genau, 1950, nach fast 5 Jahren wieder nach Deutschland gekommen. Gelandet bin ich in Frankfurt-Oder, in Groenfelde, diesem großen Kriegsgefangenenentlassungslager, was in der sowjetischen Zone DDR später dort eingerichtet wurde. Ich war damals 21 Jahre alt und kam in ein für mich fremdes Land, völlig unerfahren. Dazu kam noch, dass mein Vater seit dem Februar 1945 vermisst war als Soldat und es bis heute geblieben ist. In meiner Heimat in der Niederlausitz, wo ich geboren bin und wohin ich dann zurückgefahren bin, wartete meine Mutter und zwei kleine oder jüngere Schwestern auf mich, 6,5 und 12,5 Jahre jünger als ich. Ich bin 1945 im Oktober von der Schule heraus verhaftet worden und hatte als erstes den Gedanken, vielleicht könnte ich doch noch wieder zur Schule gehen mit 21 und noch das Abitur machen. Und als ich in meine alte Schule ging und dort die kommunistischen Parolen an allen Wänden, an allen Fluren saß, habe ich mich traurig abgewandt. Denn was da propagiert wurde, habe ich leidvoll an eigenem Leibe erfahren. Ich hätte mich derart verbiegen müssen, das wäre mir sicherlich nicht gut bekommen. Ich bin auch nach Hause gekommen mit einer fixen Vorstellung, nämlich mit der Vorstellung von 5 verlorenen Jahren meines Lebens. Und die wollte ich aufholen. Slauder. Ich weiß heute, dass es keine verlorenen Jahre gibt. Alles, was man in seinem Leben erlebt, und sei es noch so leidvoll, kann einem etwas geben. Trotzdem bin ich mit diesem Vorsatz damals angetreten. Aber was sollte ich nun machen? Da ich in der Sowjetunion in Sibirien in einem Sägewerk gearbeitet habe, dachte ich mir einfach so, ich schaue mir mal ein Sägewerk in Deutschland an, wie das dort aussieht, wie man dort arbeitet, mit welchen Maschinen und so weiter. Und ich wusste, in unserem Nachbarort gibt es so etwas. Dieses Sägewerk stand auf einem großen Gelände, wo es auch Werkstätten für Zimmerer und Tischler gab und was bis Ende der Kampfhandlungen einem großen Industriebetrieb in diesem Ort dort gehörte. Dieser große Industriebetrieb war selbstverständlich zerschlagen worden und war in einen sogenannten volkseigenen Betrieb überführt worden, wobei das selbstverständlich eine Verhöhnung war, denn von Volkseigen war außer der Propaganda keine Spur. Als ich dort über den großen Vorplatz ging, weil ich wusste, da hinten müsste das Sägewerk sein, kommt mir ein großer Mann entgegen. Und ich war etwas gespannt, weil ich schon mitgekriegt habe, wie heikel es ist in der DDR, sich irgendwo zu offiziellen Sachen hinzubewegen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, es wurde ja Tag und Nacht jede Brücke bewacht mit bewaffneten Posten. Und dieser große Mann guckte mich an und sagte, was machst du denn hier? Das war mein früherer Hitlerjugendstammführer. Ich hatte mit dem als kleiner Hitlerjugendführer zwar nie gesprochen, aber der wohnte mit seiner Familie zufälligerweise in der Straße und so kannten wir uns mindestens vom Sehen. Ich war so verdattert und konnte gar nicht gleich antworten. Meine Frau hat mir später gesagt, als anständiger Mensch hast du unter der Schweigeerklärung, die du bei deiner Entlassung in Frankfurt oder hast unterschreiben müssen, jahrelang noch gelitten, ohne dass du das gemerkt hast. Psychisch. Als ich etwas herausstotterte, dass ich mir ein Sägewerk angucken wollte, sagte der, warum? Da blieb mir jetzt nichts weiter übrig, als mich etwas zu offenbaren. Da sagte der, komm mal mit in mein Büro. Und als wir da saßen, sagte ich, weil wer bist du denn hier oder was machst du denn hier? Ich bin hier der Direktor. Er hatte als Kriegsversehrter die Gelegenheit, in Dresden an der Technischen Hochschule zu studieren und war Bauingenieur geworden. Nun muss ich noch dazu sagen, wir waren insofern doch etwas noch näher bekannt geworden, denn gegen Vorende der Kampfhandlungen bin ich ja pflichtgemäß als Hitlerjugendangehöriger in den Volkssturm gegangen und habe mit diesem ehemaligen Stammführer Fritz Roos, hieß der, im Volkssturm einen Spätrupp gemacht. Wir haben zwar zum Glück keine Feindberührung gehabt, völlig unerfahren, wie wir waren. Und in diesem Spätrupp war auch noch ein anderer Junge, der hieß Theo Kremers-Koten. Und da ich über den nachher noch was anderes erzähle, muss ich Folgendes vorausschicken. Ungefähr Mitte 44 oder Ende 44 verlagerten aus Berlin manche Firmen ihre Fertigung in das Land, in das Umland, um dem Bombenterror zu entgehen. Unter anderem auch die Tobis Filmgesellschaft. Es gab damals zwei große Filmgesellschaften, UFA und Tobis. Und die Tobis verlagerte einen Teil ihrer Fertigung in unserem Nachbarort. Und mit dieser Verlagerung kam auch Theo Kremers-Koten, damals 14 Jahre als Lehrling, mit in meine Heimat. Und er kam zu mir in die Flieger-HJ. Ich war damals Führer der Fliegerschar in der Flieger-HJ. Die gab es nur an unserem Nachbarort und da war Theo plötzlich aufgetaucht. Und da er als kleiner Junge da alleine war, habe ich ihn manchmal mit nach Hause genommen. Und so hat meine Mutter ihn auch kennengelernt und lieb gewonnen. Also Theo und Fritz Roos und ich haben damals unter anderem diesen Spätrupp ausgeführt. Nach Ende der Kampfhandlungen sind unsere Wege auseinandergegangen. Ich vermute, dass der Theo damals nach Berlin zurückgegangen ist. Als wir uns unterhielten, sagte der Fritz Roos zu mir dann, und was machst du denn jetzt? Also, das weiß ich nicht. Und in diesem Moment stellte er die Weiche für mein weiteres Leben, beruflich und privat. Er sagte nämlich ganz kurz, das will ich dir sagen. Morgen früh um 7 bist du bei mir hier. Hast du eine Axt zu Hause? Ja, die bringst du mit. Ich stelle dich sofort als Zimmermann-Umschüler ein. Da kriegst du gleich 90% vom Gesellenlohn. Jetzt war ich, das muss ich zugeben, in der Oberschule in Mathematik kein besonderes Ass. Also beinahe eine Niete, möchte ich sagen. Aber 90% hörte sich doch ganz gut an, erstmal für mich. Ja, und mir blieb nichts weiter übrig. Ich war ja gehorchen gewohnt, bin ich am anderen Tag dort angetreten. Die Zimmerergesellen, die dort arbeiteten, waren ja alles ehemalige Wehrmachtssoldaten und die beäugten mich mit äußerstem Misstrauen. Da wird einer vom obersten Chef ohne Personalleiter eingestellt als Umschüler, obwohl ich überhaupt keinen Beruf vorher hatte. Ich war gar kein Umschüler in dem Sinne. Und irgendwo war durchgesickert, woher ich gekommen war. Aber durch meine Tätigkeit und mein Benehmen habe ich schnell das Vertrauen meiner Kollegen dort gewonnen und hatte keinerlei Schwierigkeiten, mit denen zusammenzuarbeiten. Im Sommer 1945, als ich dort arbeitete, kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht mal nach dem Theo mich erkundigen könnte, ob es den noch gibt, und schrieb eine Karte an seine Adresse, die ich noch in Erinnerung hatte. Und prompt kam die Karte zurück, und zwar aus Berlin-Zehlendorf, das zum amerikanischen Sektor gehörte. Selbstverständlich lud mich Theo sofort ein, nach Berlin zu kommen. Das ging damals ja noch problemlos, und ich besuchte ihn. Theo, ein halbes Jahr jünger als ich, hatte Karriere gemacht, nämlich sofort Englisch gelernt und war inzwischen Fahrer und Dolmetscher beim amerikanischen Feuermarschall. Und so entsprechend war er auch gekleidet, hatte so einen Trenchcoat gehabt, von dem wir in der DDR nur träumen konnten, nicht? Und so besuchte ich ihn manchmal, und da sagte dann meine Mutter, als ich wieder mal zurückkam und selbstverständlich mit Westgeschenken, ich würde den Theo auch gerne wieder mal sehen. Der könnte doch uns auch mal besuchen kommen. Also eines Tages im Sommer kam Theo mit dem Zug nach Großresen, ungefähr 120 Kilometer südlich von Berlin, und besuchte mich. Und wir unterhielten uns, und dann sagte ich zu ihm, du, weißt du was, mein Fritz Roos, mein Direktor, das ist ja der, mit dem wir damals 45 den Spätrupp gemacht haben, den könnten wir mal beide besuchen. So sind wir also hingegangen, wo große Freude, und sagte Fritz, sag mal, wann fährst du nach Hause? Ja, morgen. Du, pass mal auf, ich wohne in... mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist das Alter. Also in einem Ort, genau auf der anderen Grenze von Berlin in der DDR. Dort hatte er seine Wohnung. Und ich fahre morgen, es war Wochenende, sowieso nach Hause mit dem Auto. Der hatte ja als Direktor ein Auto. Da kannst du mitfahren, brauchst du nicht den umständlichen Weg mit dem Zug zu fahren. Fährst du mit, steigst aus und gehst über die Grenze und bist zu Hause. Gut, also. Und ich bin in der nächsten Woche als Zimmerer auf einer Baustelle, auswärts irgendwo da bei uns. Und da kommt der Polier zu mir und sagte, du, die haben von der Zentrale angerufen, du sollst zurückkommen und dich mal melden. Und wenn man 5 Jahre in Gefangenschaft war, hat man irgendwo Antennen für so Sachen. Ich hatte sofort ein Gespür, da ist irgendwas im Busch. Ich fuhr also mit meinem Fahrrad zurück in unsere Zentrale, gehe zu dieser Telefonistin, zu Anneliese Kielmann, eine Kriegerwitwe, die mich mit großen braunen Augen angstvoll anguckte und sagte, Wolfgang, die sowjetische Kommandantur aus Senftenberg hat angerufen, du sollst dich dort melden. Mit der Erfahrung, überhaupt nichts verbrochen zu haben, um jahrelang in einem Lager zu verschwinden, war ich ja aus Sibirien nach Hause gekommen. Und ich hatte mein Fahrrad, und das waren 120 Kilometer nach West-Berlin. Nach allen vernünftigen Überlegungen hätte ich mich auf mein Fahrrad setzen müssen und sollen und nach Berlin fahren, nach West-Berlin. Was mich bewogen hat, kann ich nicht sagen. Aber wie eine unsichtbare Hand fuhr ich mit meinem Fahrrad nach Senftenberg. Die sowjetische Kommandantur war von einem großen Holzzaun umgeben. Ich klopfte, ein Posten machte die Tür auf und große Augen, dass da einer von selber kommt, ohne Bewachung. Ich deutete was ich mit meinem Fahrrad machen soll, und dann winkte er so mit der Hand, brauchst du wahrscheinlich sowieso nicht mehr, ist egal, wo du das hintust. Ich ging ins Gebäude, wurde von einem Offizier empfangen, der mich freundlich nach Personalien und so weiter fragte. Und dann sagte er plötzlich: Wer hatte Sie denn jetzt kürzlich besucht? Ich bin überhaupt nicht auf Theo gekommen. Und da sagt er: Sie hatten doch Besuch aus West-Berlin. Ach, sage ich, ja, mein Freund Theo. Richtig. Ja, der wollte Sie doch als amerikanischer Agent anwerben. Ach du lieber Gott, habe ich gesagt. Da war überhaupt keine Rede davon. Und jetzt habe ich blitzschnell überlegt, ob ich dem erzähle von meiner Gefangenschaft und meiner Beziehung zu Theo, und habe gesagt, jawohl, das mache ich, denn irgendwann kriegen die es sowieso raus, wenn sie es nicht sowieso schon wissen. Dann sagte ich ihm, dass ich vor einem Vierteljahr aus Sibirien nach Hause gekommen bin und Theo ebenso und so weiter. Ja, worüber haben Sie sich dann unterhalten? Und da habe ich gesagt, nur über Frauen. Wir waren beide noch unschuldig. Das muss den so beeindruckt haben, dass ich gehen durfte. Ich ging alleine aus dem Haus, sehe heute noch den Posten mit großen Augen, wie er mich alleine hat rauskommen sehen. Und der gab mir so mal gar mein Fahrrad in die Hand und hielt die Tür auf, wie ich rausfuhr. Als ich nach Hause kam, lag auf unserem Küchentisch ein Telegramm. Sowas gab es ja damals, auch in der DDR. Da stand drauf: Von der Tante von Theo aus dem Dorf in der DDR. Wann Theo dort abgereist? Theo ist nicht nach Hause gekommen. Bei meinem nächsten Besuch in Berlin bei ihm erfuhr ich, als ich bei dem Offizier oben saß, saß Theo bei mir unten im Keller. Beim Grenzübertritt haben die ihn hops genommen, nach Senftenberg gebracht, und das Weitere brauche ich nicht zu erzählen. Wäre ich mit meinem Fahrrad nach West-Berlin gefahren, wäre Theo nie mehr aufgetaucht. Denn das wäre ja sogar verständlicherweise ein Beweis gewesen, dass er mich hätte anwerben wollen. Nach 2 Tagen kam ein Telegramm aus Zehlendorf, da drauf stand: Nie wieder Theo, verständlicherweise. Und dieses Erlebnis hat ihn so geschockt, dass er dann nach Australien auswanderte. Denn auch in West-Berlin ging ja die Angst um, dass die Westsektoren annektiert werden. Luftbrücke und Abriegelung brauche ich ja nicht weiter zu erzählen. Ich arbeitete also dort als Zimmerergeselle und hörte dann Ende des Sommers, dass der und der von unseren Gesellen im Herbst Gesellenprüfung machen wird. Das waren für mich so kleine Stifte. Und da ging ich zu unserem Zimmerermeister und sagte ihm: Sagen Sie mal, Herr von Oesen, die wollen da Gesellenprüfung machen. Kann ich das nicht auch machen? Guckt er mich an und sagt: Da traust du dir denn das zu? Ich sage: Na, warum denn nicht? Ich dachte, man kann es ja mal versuchen. Nun habe ich in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, immer bloß auf Baustellen gearbeitet und nur Dachlatten genagelt. Das heißt, auf einem Dachstuhl Latten genagelt, wo dann die Dachziegel draufgehängt werden. Das war meine Arbeit, die ich da verrichtete. Im September war es dann soweit in unserer Kreisstadt. Und zwar gab es damals in der DDR noch die privaten Zimmererbetriebe, die ja später dann alle zu Genossenschaften zusammen zwangsgeschlossen wurden. Und in einer dieser großen Zimmerergesellschaft, da fand also die Gesellenprüfung statt. Der Vorsitzende der Prüfungskommission war ein kommunistischer Funktionär, nämlich vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Die anderen Beisitzer waren alles private Zimmerermeister. Und es gehörte dazu der Berufsschullehrer. Und da hätte ich vorher erzählen sollen, muss ich jetzt nachholen. Als ich mit meinem Zimmermeister gesprochen hatte, sprach der mich eine Woche später oder 14 Tage später an und sagte, du sag mal, wenn du Gesellenprüfung machen willst, dann rate ich dir, geh mal in die Berufsschule, damit die dich wenigstens kennenlernen. Ich sag, was ist denn das? Ich habe von Berufsschule nichts gehört. Fremdes Land, habe ich gesagt, bin ich gekommen. Also, ich mit den anderen Gesellen zur Berufsschule nach Senftenberg gefahren, setze mich dort in die erste Bank. Der Lehrer kommt in die Klasse. Ich gucke den an, den kennst du doch von irgendwoher. Und der sieht mich als neuen Schüler und war so aufgeregt, dass er gar nicht konzentriert seinen Unterricht machen konnte. Weil der hat genau auch gewusst, dass er mich von irgendwoher kennt. Die Stunde war rum. Wir haben nun überlegt, ich war ja Supersportler, Fußball, Handball, Faustball, Ring, Geräteturm, alles Mögliche, habe ich wettkampfmäßig gemacht. Und bis wir darauf kamen, im Frühjahr 1944, haben wir beide zusammen in Finsterwalde, eine Stadt bei uns in der Nähe, die Segelfliegerprüfung B absolviert. Wir waren beide zusammen dort und haben in dieser Gruppe dort zusammen die Prüfung gemacht. Selbstverständlich kam nun die Frage, wieso sitzt du da und ich bin hier Lehrer? Also habe ich auch dort bei ihm mein Schweigegelübde gebrochen, was ich in Frankfurt unterschrieben hatte, und habe ihm erzählt. Und das war nun wieder mein Glück bei dieser Prüfung. Denn der Vorsitzende, dieser FDGB-Funktionär, der fing jetzt an, eine Namensliste aufzurufen. Und zum Schluss sagte er, ist jemand nicht aufgerufen? Du stehst gar nicht mehr auf meiner Liste. Na, ich sage, naja, deswegen, ja. Wo kommst du denn her? VEB Bauunion, Volkseinerbetrieb Bauunion. Das war bei dem jetzt schon ein Plus, denn die meisten anderen Stifte kamen von privaten Zimmern, nicht? So, der sagte, ja sag mal, wann haben die dich denn überhaupt angemeldet? Das weiß ich ja nicht. Sagt er, im Februar war Anmeldeschluss. Da war ich noch in Sibirien. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesagt, nicht? Das war kein brechendes Schweigegelübde. Ich habe ja nur nichts gesagt, ja. Das war eigentlich dann keine Lüge in dem Sinne. Und dann sagt er, dann kannst du eigentlich nicht mitmachen. Und außerdem habe ich von dir auch gar keinen Ausbildungsvertrag. Da habe ich das Wort zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Da sagt er, das geht eigentlich nicht. Und dann sagt er noch, wir haben nämlich auch jetzt gesellschaftswissenschaftliche Prüfung, also Gesellschaftswissenschaft, das heißt politische Indoktrinierung, war das Hauptfach in allen, von Volksschule angefangen bis Universität. Ich habe in meinem Studium 8 Jahre lang Marxismus-Leninismus studiert, mir kann keiner was vormachen, zwangsweise. Und in diesem Fach Gesellschaftswissenschaft, da gab es 50 noch die Länder, wie sie jetzt wieder existieren. Die sind erst später aufgelöst worden und in Bezirke umgewandelt worden. Und da kam für jeden Prüfling aus Potsdam, der Landeshauptstadt, ein geschlossener Briefumschlag mit den Prüfungsaufgaben. Ob die jeweils anders waren, weiß ich nicht. Und für mich war selbstverständlich kein Prüfungsumschlag dabei. Aber beim Aufrufen dieser Briefumschläge hat er einen Namen verlesen, Gerhard Konzak. Und da meldete ich mich und sagte, den Briefumschlag, den können Sie wegtun, denn der Gerhard Konzak ist ein Geselle in unserem Betrieb, wo ich auch herkomme. Und jetzt hören Sie gut zu. Der ist Sieger im Reichsberufswettkampf gewesen. Damals gab es in der DDR noch Reichsberufswettkampf. Die haben die übersehen offensichtlich. Und weil er Sieger geworden war, ist ihm die Prüfung erlassen worden. Er wurde zum Gesellen ernannt. Aber das war nicht bis nach Potsdam gedrungen, deshalb war für ihn der Umschlag da. Und da habe ich jetzt gesagt, hören Sie mal, Sie können mir doch den Umschlag von dem Konzak geben, der wird doch jetzt nicht gebraucht. Nein, das geht nicht. Jetzt trat mein Berufsschullehrer in Aktion. Der hat die Zimmermeister alle da gespickt hinten und so. Dann haben die auf den eingeredet und eingeredet. Also ich kriegte den Umschlag vom Konzag und konnte diese schriftliche Prüfung mitmachen. Die Woche drauf war praktische Prüfung und mündliche Prüfung angesetzt. Und er verabschiedete uns, der Chef da von der Prüfung, seid alle pünktlich da, Lehmann, den Ausbildungsvertrag nächste Woche mitbringen. Ich sage, jawohl, den bringe ich mit. Ich fahre also nach Hause, sofort zum Zimmerermeister, der wohnte direkt neben unserem Betrieb dort, klingle und sage, Frau von Oesen, ich muss sofort Ihren Mann sprechen. Der hat sich gerade hingelegt. Ich sah das ganz dringend. Die haben mich dann in Senftenberg gefragt, wo mein Ausbildungsvertrag ist. Das hörte Heinrich, der hat noch gar nicht geschlafen, kam mit hochrotem Kopf an und sagte, sag mal, haben wir für dich denn keinen Ausbildungsvertrag geschlossen? Ich sage, ich habe das Wort noch nie gehört. Ach du lieber Gott. Jetzt war es so, unser Betrieb, VEB Bauunion Ost, war ein Unterbetrieb von Cottbus und Cottbus ein Unterbetrieb von Berlin-Weißensee. Da war die Zentrale. In der DDR mit der Bürokratie war es völlig unmöglich, in einer Woche diesen Weg zu beschreiten, um einen Ausbildungsvertrag fertigzustellen. Der Heinrich von Oesen ging mit mir rüber in unseren Betrieb. Dort war noch der Personalleiter und der kaufmännische Leiter, alles SED-Genossen selbstverständlich. Ja. Was machen wir denn bloß? Und da kam der Personalleiter auf die Idee und sagt, du, ich schreibe einen Brief, die Sekretärin waren ja weg, das hat der Gerhard Schröder noch selber da gemacht auf der Schreibmaschine. Ich schreibe einen Brief, dass dein Ausbildungsvertrag in Berlin zur Bearbeitung ist. Und den Brief, den kriegst du mit. Na, sag ich, gut, was soll ich hier weitermachen? Also kriegte ich den Brief mit, habe den nächste Woche dort vorgelegt. Und ach nein, so, als wir hinkamen nächste Woche, sagte der Vorsitzende, Lehmann, hast du einen Ausbildungsvertrag mit? Ich sage, ja, konnte ja nicht wissen, was da drin ist, nicht, im Umschlag. Kannst nachher abgeben. So, also, es wurde eingeteilt. Du baust einen Waschbock, du machst eine eingeschobene Treppe und du machst eine Leiter und dies und jenes. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie ich anfangen soll. Ich habe in Sibirien nur im Sägewerk gearbeitet, wo wir Bäume zersägt haben. Und in meiner Ausbildungszeit habe ich nur Dachlatten auf die Spannen genagelt. Da habe ich gedacht, oh je, was wird das werden? Da waren noch vier Leute übrig. Und ihr vier geht raus auf den Hof, da ist ein Abbund und da nagelt ihr die Dachlatten drauf. Da war ich mit dabei. Wir hatten ja einen Polier zur Aufsicht. Und der hat gleich gesehen, ich habe die anderen angeleitet und habe denen erklärt, wie es geht und so. Und bin gleich positiv aufgefallen. Sagt er, wie heißt denn du? Da gleich aufgeschrieben. Ja, positiv. Also, was für ein glücklicher Umstand. Wir kommen rein, mündliche Prüfung. Stehen alle in so einer großen Reihe vor diesem Prüfungspräsidium da, diesem Komitee. Und ich weiß noch, der vor mir wird gefragt, er soll erklären, wie man eine Sparschalung macht. Da ich das Wort zum ersten Mal in meinem Leben gehört, ich wusste gar nicht, wo sowas vorkommt. Naja, ich habe nun gewartet, was sie mich fragen. Ihr werdet es nicht glauben, mich fragen sie, wie man ein Dach lattet? Nach drei Sätzen sagte der Vorsitzende, ist gut, brauchst nicht weiter zu erzählen. Ist gut, ist in Ordnung. Und da kriegte ich meinen Gesellenbrief. Im Mai angefangen und im September war ich Zimmerergeselle. Es war die erste Etappe meines Vorhabens, die verlorenen Jahre aufzuholen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe auf meinem Fahrrad ganz laut gesungen. Ich habe dann weitergearbeitet auf dem Zimmererplatz und nebenan war die Baracke, wo da die Verwaltung drin war. Und eines Tages, das war dann so im Spätsommer, im Frühherbst, kommt der technische Leiter da aus, ich sehe den noch, kommt auch so ein kleiner Mann wie ich, kommt zu unserem Polier und sagt, du Mielke, gib mir mal einen von deinen Jungen, mein Assistent, der Albert Janecek, der geht zu einem Fortbildungslehrgang. Und ich brauche da jemanden, der da den Platz so lange ausfüllt, bis der wiederkommt. Da sagte der, nimm mal den Lehmann. Also bin ich sofort in die Verwaltung gerutscht, nach 4 Monaten ungefähr, 5 Monaten. Und saß mit dem kaufmännischen Leiter Schreibtisch an Schreibtisch als Assistent. Und als diese 3 Wochen um waren, sagte er zu mir, Herr Lehmann, wenn Sie wollen, dürfen Sie hier bleiben. Der Albert kann irgendwas anders arbeiten. Also war meine Zimmerlaufbahn schon beendet. Ich war also in der Verwaltung. Und ich muss nur noch verschiedene, so kleine Sachen erzählen. Eine meiner Aufgaben war, unser Betrieb umfasste ungefähr 4.500 Menschen. Und wir haben in der Hauptsache Arbeiten ausgeführt wie für die großen Braunkohlentagebaubetriebe, die ja heute auch alle kennen, mindestens durch die Medienberichterstattung. Und da hatten wir 4 Oberbauleiter, die dann Unterbauleiter hatten auf den Baustellen. Und diese 4 Oberbauleiter mussten in irgendeiner Zeit, ich weiß nicht in welcher Zeit, ob alle 4 Wochen oder alle Vierteljahre, eine Meldung abgeben über den Fertigstellungsstand. Und diese Meldung habe ich zusammengefasst und habe sie dann 2 Kollegen, das war die Statistikabteilung, weitergegeben, die das dann verarbeitet haben, nach Cottbus und nach Berlin gegeben haben. Und die haben es dann zur staatlichen Plankommission gegeben. Und wenn ich nicht jemand von den 4 Oberbauleitern immer am Kanthaken hatte, ich habe von denen nichts gekriegt. Das waren ja alles Baufachleute. Das war denen derart zuwider, diese Theoretisiererei. Und wenn ich einmal erblickte, ich konnte so aus meinem Fenster so gucken, wenn da jemand kommt, da ich sage, Herr Vogelsang, wie ist denn der Fertigstellungsstand? Dann kniffte er sich die Augen zusammen, 68%. Ich sage, kann doch nicht sein, die haben vorige Woche schon 72 gesagt. Ach so, dann schreib 76%. So ist das abgelaufen. Und dann bin ich mal bei den beiden Statistikern gewesen, das waren ältere Leute, ich habe nie mit jemandem näher gesprochen, was die früher mal gemacht haben. Die waren hochintelligent nach meiner Erinnerung und waren sicherlich in einer Partei, durften irgendwo ihren Beruf nicht ausüben und sind dann da gelandet als Schreiber. Und der eine, der hieß Bernhard, so ein ganz hagerer Typ mit so einem großen Adamsapfel, der hatte so eine hagere Stimme. Und da habe ich ihm, als der mal alleine da saß und der andere, der Stamm nicht da war, sage ich, sagen Sie mal, Herr Bernhard, wissen Sie eigentlich, wie die Zahlen entstehen, die ich Ihnen hier immer so bringe? Da guckte er mich großen Augen an und sagte, Herr Lehmann, so gelogen wie auf diesem Stuhl habe ich noch nie in meinem Leben. Und das sind die Zahlen gewesen, die in der staatlichen Plankommission zusammengefasst wurden und die in der Bundesrepublik geglaubt wurden. Das ist das Entscheidende, was ich hiermit sagen wollte. Ja? Und deswegen hielt sich dieses Märchen, die DDR sei im Ostblock einer der höchst entwickelten Staaten. Nach einiger Zeit sagte der Herr August zu mir, sagen Sie mal, Herr Lehmann, ich habe so das Gefühl, aus Ihnen könnte eigentlich mehr werden als bloß ein Zimmermann. Haben Sie nicht Lust, eine Fachschule zu besuchen? So, was ist denn das? Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Naja, hat er mir das erzählt, die wären dann Bauingenieur. Hörte sich eigentlich ganz gut an. Ja, aber wie und was? Ja, sagt er, ich werde Ihnen das alles erklären. Und dann hat er mir praktisch den Weg geebnet. Und ich wusste, er hat dann nun gesagt, in Leipzig, da gibt es also so eine Fachschule für Bauwesen. Ich habe mich also nach Leipzig beworben und bin dann eingeladen worden zur Aufnahmeprüfung, habe die Aufnahmeprüfung dort gemacht und zum Schluss war eine Befragung. Und da stand in dem großen Hörsaal, dort war da oben so ein großes Podium, da saß diese Prüfungskommission und ich saß aus so einem Hocker da vor denen da, wie so ein armer Sünder. Und da sagte einer von diesen, da waren ja viele Funktionäre dabei, nicht bloß einer sicherlich, und da sagte einer, sagen Sie mal, ich lese hier in Ihrem Lebenslauf, Sie sind so lange in der Sowjetunion gewesen und jetzt zurückgekommen vor einem halben Jahr und sind noch nicht Mitglied in der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Wie können Sie denn das erklären? Ja, ich habe gesagt, wissen Sie, ich habe nur gelernt, das stimmte auch. Ich habe nur gelernt, wie ein Besessener gelernt. Ich habe ja schon gesagt, in der Oberschule war ich in Mathematik eine Niete. Und wenn ich mal Ingenieur werden will oder auch Zimmerer oder Zimmerermeister, dann muss ich ein bisschen Mathematikkenntnisse haben. Und zum Schluss sagte einer noch, und sagen Sie mal, Sie sind jetzt erst nach Hause gekommen, wieso denn das? Und da ist mir die Sicherung durchgebrannt, da bin ich aufgestanden, ist der Schemel umgefallen und habe gesagt, meinen Sie, ich wäre dort in Urlaub gewesen, dass ich hätte fahren können, wann ich wollte? Und da sagt der Vorsitzende, Herr Lehmann, beruhigen Sie sich, Sie können gehen, Sie kriegen Bescheid. So, dann kriegte ich Bescheid, Aufnahmeprüfung bestanden, aber ich sollte mich erst noch gesellschaftspolitisch betätigen. Wunderbar. So, nun hatte ich einen Kameraden aus Sibirien, der kam aus einer ganz anderen Gesellschaftsschicht wie ich, ganz unten. Dessen Vater war in Greifswald Stadtbaumeister gewesen. Und der kam mit mir auch nach Hause. Und das war der einzige Student, der in der DDR an der TU in Dresden ohne Abitur studierte, dank seines Vaters. Und das hing damit zusammen, dass damals die Männer, die, das waren überwiegend Männer da oder fast nur, waren, man sagt heute, Seilschaften bildeten. Ich muss jetzt noch dazu was sagen, was mir vor einiger Zeit so klar geworden ist. Sprache wird ja heute als Kampfinstrument benutzt und Wörter als Waffen. Und das wird hervorragend von bestimmten gesellschaftlichen Schichten in unserem Staat praktiziert. Das Wort Seilschaft stammt aus der Bergsteigerwelt. Ich bin lange Jahre Bergsteiger gewesen, habe mit 65 erst angefangen mit Klettern. Und Seilschaft war eins der höchsten ethischen Begriffe im Bergsteigerwesen. Da sind Männer am Seil zusammen auf Leben und Tod. Und heute wird dieses Wort umgedeutet in etwas Negatives. Nicht? Das ist doch so. Wenn heute von Seilschaft gesprochen wird, ist was Negatives. Und ich sehe das auch als Seilschaft, aber sehr positiv, dass man sich nämlich gegenseitig hilft, so wie es unter Kameraden schon immer gewesen ist. Und so muss es bei dem, und ist es bei dem Ulrich gewesen da aus Greifswald. Der hat also dank seines Vaters, der also seine Finger sicherlich in Dresden hatte da, es hat er gelungen. Und mit dem habe ich mich dann drüber unterhalten in Leipzig. Und da sagt er, du sag mal, in Dresden gibt es auch eine Fachschule, bewirb dich doch mal in Dresden. Also ich habe mich in Dresden beworben. Und er studierte in Dresden, hatte ja ein möbliertes Zimmer. Und dann habe ich mich da beworben. Und nun hatte ich noch einen Zimmerergesellen, den Siegfried Richter, der sich mit mir ebenfalls in Dresden beworben hat. Und der erzählte mir eines Tages, du, ich habe die Einladung zur Aufnahmeprüfung bekommen. Ich nicht. Und da habe ich gedacht, die haben mich vergessen. Und da ich wusste, wann die ist, bin ich einfach hingefahren. Habe mich da gemeldet und da sagt die Sekretärin zu mir, nein, wir haben Sie nicht vergessen, Herr Lehmann. Sie sind ja Umschüler gewesen und als Zimmerer Umschüler müssen Sie erst 2 Jahre als Zimmermann arbeiten. Dann dürfen Sie sich bewerben. Dann habe ich gesagt, aber gucken Sie mal, ich habe doch im Mai angefangen zu arbeiten und im September habe ich die Gesellenprüfung gemacht. Ich habe doch nur gezeigt, mit welchen großen Kenntnissen ich aus der Sowjetunion überhaupt wieder zurückgekommen bin. Das wäre doch gar nicht anders möglich. Sagt er, da haben Sie eigentlich recht. Aber der Herr Direktor kommt ja gleich, da können Sie das, gleich mit ihm das besprechen. So, und habe dann eine Weile gewartet, dann kam der Herr Direktor und das war so ein Angepasster offensichtlich. Der sah noch so aus wie von Kaiser Wilhelms Zeiten, so mit Kneifer und so Kinnbart und alles so. Also wie die Honoratioren da zur Kaiserzeit aussahen. Nun bin ich so ungebildet. Der ging in sein Zimmer und ich gleich hinterher, nicht? Habe erst gar nicht erwartet, dass er mich einlädt. Und das hat ihn offensichtlich gestört, verstehe ich sogar, aber ich war damals so ungebildet. Ja. Was wollen Sie? Ich sage, deswegen bin ich ja hier, will ich Ihnen jetzt erzählen. Und dann sagt er, wie können Sie sich unterstehen, hierher zu kommen und ohne Einladung? Na, ich sage, das habe ich Ihnen doch so gerade auseinandergesetzt und so. Na, jedenfalls ging es hin und her und ich habe gesagt, dass ich eben ein Sonderfall wäre und so weiter. Und sagt er, das ist nicht wahr. Solche Fälle wie Sie gibt es Hunderte oder Tausende. Und ich sage, na, hören Sie mal zu, waren Sie in Sibirien oder ich? Und da ging bei ihm die Sicherung durch, da kriegt er Verschaum vor den Mund, riss die Tür auf und schrie, raus, raus, knallte hinter mir die Tür zu. Die Sekretärin, die zitterte draußen so und sagte, Herr Lehmann, lassen Sie die Unterlagen da, im Vierteljahr ist ja schon die nächste Prüfung. Ich mache alles für Sie, ich lade Sie da ein und so. Ja, und dann bin ich zu meinem Freund Ulrich gekommen, habe ihm das erzählt, sagt dann, Mensch, wir sind vielleicht blöde Hunde. Das macht man doch ganz anders. Das hat er mir ein Pamphlet aufgesetzt, dass der ehemalige Kriegsgefangene Wolfgang Lehmann, ich bin als Kriegsgefangener entlassen worden, die hatten in Frankfurt vermutlich gar keine anderen Formblätter. Deswegen bin ich als Kriegsgefangener entlassen worden. Den Schein habe ich noch zu Hause, auf Russisch und auf Deutsch. Der ehemalige Kriegsgefangene Wolfgang Lehmann hat in Sibirien in vorbildlicher Weise gearbeitet und ist mehrfach als Aktivist und als Bestarbeiter ausgezeichnet worden. Das stimmte sogar. Da kriegten wir so Aluminiummarken und die habe ich dann als Unterlage, wie ich mir einen Koffer gebaut habe, verwendet, da so, ja, mit der roten Fahne. Das stimmte sogar. Und das hat er unterschrieben und hat es noch zwei anderen gegeben. Der eine hat unterschrieben als Mitglied der FDJ, was er inzwischen war. Und der andere war inzwischen bei der Volkspolizei gelandet, hat das auch dokumentiert. Und sagt da, und wenn du dich jetzt wieder irgendwo bewerbst, dann legst du das mit bei. Inzwischen habe ich meine Frau, schon, also spätere Frau, dann kennengelernt und erfahren, dass es in Cottbus, das nur 30 Kilometer weg ist von meinem Heimatort, auch eine Fachschule gibt. Das wusste ich ja alles nicht. Ich habe mich also in Cottbus beworben und kriege eine Mitteilung, ich möchte mich doch bitte mal vorstellen kommen. Ja, wie, das ist ein Irrtum. Von Prüfung steht da überhaupt nichts drin. Nein, also der mehrfache Aktivist und Bestarbeiter aus der Sowjetunion, dem kann man doch nicht zumuten, eine Prüfung zu machen. Als ich dahin kam, saß der Direktor, ein Architekt und daneben der Stellvertreter, also immer der Kommunist, der aufgepasst hat, dass der Direktor nichts falsch macht. Ja, so war das in der DDR, da gab es immer einen Fachmann und dann der andere, der da aufgepasst hat, dass der das richtig macht. Da saßen die beiden da, der Theo Zollner und dann der Pohlmann, und haben mit großen Augen auf diesen vielfachen Aktivisten und Bestarbeiter geguckt, der die Gnade hatte, an ihrer Schule studieren zu wollen. So. Und da fing ich dann an, habe dann also die Fachschule durchlaufen, bin also dort 3 Jahre gewesen und inzwischen hatte ich geheiratet, denn früher kriegte man Kinder, weil man keine Pille hatte und so, und das, wie das so war. Und hatte auch schon, weil ich in den Semesterferien gearbeitet habe, in meinem Heimatort, da gab es für die Kohle da so ein Projektierungsbüro, weil ich wollte Statiker werden und da habe ich in Semesterferien gearbeitet, hat alles prima geklappt und hatte auch schon die Zusage, wenn ich also da fertig bin, dass ich da anfangen kann. Und da kommt der Fachrichtungsleiter auf mich zu und sagt, da sagen Sie mal, Herr Lehmann, Sie sind hier unser Spitzenmann, haben Sie nicht Lust, in die neu gegründete Hochschule einzutreten? In Cottbus wurde ein Jahr, bevor ich meinen Abschluss an der Fachschule hatte, eine Hochschule für Bauwesen gegründet, parallel zur Fachschule. Wenn Sie mal Diplom-Ingenieur sind, da haben Sie beruflich viel bessere Möglichkeiten und so. Na, ich sage, Mensch, ach ja, also ich muss mit meiner Familie sprechen, denn ich wohnte noch mit meiner Frau und meinem kleinen Sohn bei meinen Schwiegereltern in der Wohnung mit, nicht? Und da haben wir beratschlagt und so und die waren alle sehr, sehr entgegenkommend und dann sagte mein Schwiegervater, also weißt du, wenn du das gerne machen willst, also wir rücken zusammen und also das schaffen wir schon, das schaffen wir schon zusammen. Ich habe dann also angefangen an der Hochschule zu studieren in Cottbus, wo der frühere Fachrichtungsleiter, der mich da eigentlich hingelotst hat, dann später sogar auch Professor wurde. Und da habe ich dann auch wieder einen Sprung gemacht und dieses Aufholprinzip bin dem gefolgt. Ich habe ein ganzes Studienjahr übersprungen und in einer Periode 14 Prüfungen gemacht. Auf einem Schlag. Ohne Pille und ohne psychische Beratung und Behandlung. Was heute viele Studenten in Anspruch nehmen müssen, nicht? Denn wenn die schon 5 Prüfungen machen müssen, fallen die ja schon fast in Ohnmacht. Ich habe also dann diesen Sprung gemacht und habe dann 1958 habe ich dann meinen Studienabschluss da gemacht. Und nun ging es daran, die Diplomarbeit zu bekommen und auszuführen. Das war der Hauptpunkt jedes Studiums, diese Diplomarbeit. Und wir hatten bei uns an der Hochschule, die Professoren waren fast alle aus Dresden. Das waren also so Juniorprofessoren oder die gerne woanders mal hin wollten. Die kamen immer aus Dresden angefahren, dann nach Cottbus. Und wir hatten dann einen Professor bekommen, wo wir hoch gespannt waren, der da aus Dresden kam, weil der taub war. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass ein Professor, der muss ja Vorlesungen machen, wie der das bewältigt. So, kam die erste Vorlesung, Reinhold Rabig kam da rein, mit ihm eine mittelalterliche Dame, die Frau Frank, eine Kriegerwitwe, und die fungierte als seine Ohren. Die waren ein eingespieltes Team. Die Frau Frank stenografierte alles, was gesagt wurde, auf und Reinhold guckte auf den Block und las das sofort ab. Das funktionierte so gut in einem Kolloquium, das heißt in einem öffentlichen Diskussionsforum in der Schule, saß ich mal neben einem Baufachmann aus der Praxis da und da sagte der zu mir, sagen Sie mal, was macht denn die Frau eigentlich da oben an dem Podium neben dem Rabig? Da sage ich, das sind seine Ohren. Habe ich dem das erklärt? Sagt, das ist fast nicht zu glauben, nicht? Also Rabig war eine große Kanone und zwar nicht nur in der DDR, sondern wie ich später im Westen dann erfahren habe, war Rabig zu seiner Zeit für die Flächentragwerke, also das heißt für Kuppeln, Schalen und sowas, in Deutschland der anerkannteste Fachmann überhaupt. Und das war ein großes Plus, wenn man bei denen Diplom macht. Und das wollten wir, eine kleine Gruppe von uns. Und da haben wir so überlegt und haben gesagt, Mensch, wenn der nicht hört, ist der nicht abgelenkt. Der kann überhaupt nicht beurteilen, was so ein armer Student leisten kann, zu leisten vermögen, ne? Wenn der so seine Diplomarbeit macht. Wir müssten mal mit ihm sprechen, dass der das bei der Bemessung der Diplomarbeit ein bisschen berücksichtigt sozusagen, also mildernde Umstände gibt. Ja, machen wir. Also ich bin hin, habe da im Sekretariat um ein Gespräch gebeten und wurde selbstverständlich gewährt. Reinhold und seine Frau Frank kamen an. Und dann habe ich ihm unser Sprüchlein vorgetragen. Da guckte er so in die Runde und sagte, da war auch eine Studentin dabei, meine Damen, meine Herren, die Leistung, die Sie mit Ihrer Diplomarbeit erbringen werden, werden Sie nie wieder in Ihrem Leben erbringen. Aber Sie werden Ihr ganzes Leben lang stolz darauf sein. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Und dann ist er gegangen. Jetzt saßen wir da, ich kurz entschlossen ins Sekretariat und habe meine Arbeit abgeholt. Der hatte schon welche vorbereitet und habe also eine gekriegt. Und dann habe ich ein Vierteljahr lang fast Tag und Nacht an dieser Arbeit gesessen und habe genau Weihnachten 1958 325 Schreibmaschinenseiten Berechnung abgegeben und 8 große Zeichnungen als Diplomarbeit. Und damit war ich weit voraus, also unser Semester, wo ich da war, war das allererste dieser neu gegründeten Hochschule überhaupt, ja, war ganz weit voraus. Nun musste ich noch Diplomhauptprüfungen ablegen, aber mit einem alleine machen sie das nicht. Also musste ich warten, bis noch weitere ihre Diplomarbeit abgegeben und anerkannt bekommen haben. Und da durfte ich mit einer vorläufigen Bescheinigung inzwischen schon arbeiten. Ich habe also im Februar 1959 bei uns in unserem Ort schon dort in diesem Konstruktionsbüro angefangen zu arbeiten. Es war wunderbar, konnte mit dem Fahrrad hinfahren. Und im Sommer war es dann soweit, da war noch eine kleine Gruppe, 59, da haben wir dann im Sommer unsere Diplomhauptprüfung gemacht. Aber diesen allerersten Jahrgang wollten sie doch nicht nur mit 12 oder 14 Leuten verabschieden, da wollten sie doch viel mehr. Also haben sie noch zugewartet und haben die allerersten Absolventen dieser neu gegründeten Hochschule im März 1960 in einem feierlichen Rahmen verabschiedet. Und am 12. Februar, also im März, am 12. Februar bin ich mit meiner inzwischen fünfköpfigen Familie nach dem Westen abgehauen. Weil ich von der Stasi in meiner Arbeitsstelle derart gedrängt wurde, aufgrund meiner Vergangenheit, als Spitzel gegenüber meinen Mitarbeitern tätig zu sein. Ich wurde zum Kaderleiter gerufen. Du sollst mal, kommst du mal zu mir, hier ist ein Kollege, der will sich mit dir unterhalten. Ich ging da rein, saß einer mit dem Ledermantel, das war die Berufskleidung der Stasi. Und da habe ich erfahren, unser Büro waren ungefähr 300 Leute, dass für dieses Büro eine eigene Stasi-Truppe existierte. Diese Überwachung und die Bespitzelung durch die Stasi hat in der DDR einen Umfang gehabt, den sich kein Mensch vorstellen konnte. Ich habe noch keinen DDR-Bürger gefunden, der das gewusst hat. Wer im Internet ist, guckt nach. Und gucken Sie mal nach, wie viel Gestapo-Leute 1945 im Dritten Reich bei 85 Millionen hauptamtlich waren und wie viel Stasi-Leute bei 15 Millionen in der DDR waren. Ich sage die Zahlen nicht, kann jeder selber nachgucken. Das erste war, ich musste aufschreiben, wo und wer meine Verwandtschaft im Westen ist. Jetzt hatte ich einen Bruder meines Vaters in West-Berlin, der war Kriminalbeamter, aber mit dem hatte ich weder brieflichen Kontakt noch sonst irgendwie und den habe ich ausgelassen. Aber die Schwester meiner Frau arbeitete als Chefsekretärin bei einem großen Konzern in Frankfurt am Main. Und bei der tauchte tatsächlich ein Mann auf, der sie freundlich fragte, ob sie nicht ab und zu mal ein paar Daten liefern könnte. Das würde für ihren jungen Schwager in der DDR sicherlich hilfreich sein. Und unter welchen Zuständen die Frau dann gearbeitet hat und gelebt hat, kann sich jeder vielleicht vorstellen. Das sind alles so Dinge nebenbei, die heute alle gar nicht bekannt sind und auch nicht bekannt gemacht werden sollen. Also diese Flucht, wir mussten von unserem Ort mit der Nebenbahn bis nach Lübbenau fahren, stiegen dann um in den Zug, der von Cottbus nach Berlin fährt. Und in diesem Zug, der ich glaube von Cottbus oder schon viel früher her, wurde laufend jeden Tag von der sogenannten Transportpolizei durchgekämmt, die Reisenden. Und zwar einmal auf Lebensmittelschieber, da ist ja südlich von Berlin der Spreewald, wo die Spreewaldbauern versuchten, ihre Erzeugnisse in West-Berlin gegen Westrelk zu verkaufen, und nach DDR-Flüchtlingen. Und diese Reise, das ist unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt, eine Familie mit drei kleinen Kindern, mein erster Sohn war 6, dann der zweite 5 und die Tochter, die wurde dann 3. Und das mit einer Mutter. Wir wussten nicht, wo wir im Westen hin sollen. Aber ich habe gesagt, Ursel, ich kann das hier nicht mehr aushalten. Ich konnte fast keine Nacht mehr schlafen. Und das hing auch damit zusammen, dass wir uns mit dem Gedanken trugen, auch nach dem Westen zu gehen, weil ich gesagt habe, diesen Aderlass, den die DDR hatte, Ärzte, Lehrer, Rechtsanwälte, Ingenieure, sind ja überwiegend nach dem Westen gegangen, nicht Arbeitslose oder so. Und das kann kein Staat auf die Dauer aushalten. Irgendwann machen die dieses Ding zu. Und da haben wir gesagt, bevor das zu ist, müssen wir im Westen sein. Aber wir wollten es nicht übers Knie brechen. Und jeder, der eine Familie mit kleinen Kindern hat, wird nachempfinden können, was das für ein Entschluss war. Und dann haben wir überlegt, fährt meine Frau mit der Tochter alleine und ich mit den beiden Jungs. Und dann haben wir uns entschieden, wir fahren doch alle zusammen. Und die Fahrt dahin, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Denn wenn die uns hops genommen hätten, hätten sie uns die drei Kinder weggenommen, die wir hätten, wären zwangsadoptiert worden. Und dafür war Margot Honecker zuständig. die mit einer fetten BRDDR-Pension in Chile ihren Lebensabend verbracht hat. Wir hatten Glück, wir sind nach West-Berlin gekommen und dort ins Notaufnahmelager Marienfelde gegangen und war dann erstaunt, dass ich in West-Berlin mit drei Kindern als kinderreiche Familie anerkannt oder angesehen wurde. In diesem Lager ging es uns verhältnismäßig gut. Meine Frau passte immer auf die Kinder auf und ich wurde durchgeschleust, das kann man in Berlin, da gibt es ja in Marienfelde dieses Notaufnahmelager immer noch, als Museum sozusagen, da kann man sich das alles ansehen. Und ich musste durchgeschleust werden durch den amerikanischen Geheimdienst, englischen, französischen und den deutschen. Und wenn man da war, saß man im Wartezimmer wie so bei so einem Arzt, nicht? Und wie ich da in einem der Wartezimmer saß, traf ich zufälligerweise den Juristen unserer Bauunion Cottbus an, der auch geflüchtet war. Und der erzählte mir, wer in meiner Bauunion, wo ich dort tätig war, der Hauptspitzel war. Das hatte ich nicht glauben wollen. Das war der einzige Sohn eines früheren Großbauern, ein völlig unscheinbarer Mann, der dort als Hauptspitzel für diesen Betrieb fungierte. Das wusste der als Jurist von der Abteilung, ja. Also dieses Spitzelwesen, das hat also die DDR wie ein Riesenspinnennetz überzogen. Ich meine, ich könnte noch viele spannende Sachen weiter erzählen, aber...